wunderbarer Marktplatz, mitten in Dorsten. Das alte Rathaus. Was soll ich sagen? Geil. Geil. Schloss Lembeck. Super geil. Brunnenplatz in Herwest. Tauben, Ziege, Gänse, Schwein, die Tiere des Bergmanns. Super geil. Dorsten feiert. Super geil. Dorsten am Fluss. Da fließt die Lippe. Hier friert das Wasser. In der Eishalle. Super. Affen. In Dorsten lässt sich's schwimmen. Da? Besser nicht. Drüben im Atlantis. Voll super geil. Videomenschen, we love Dorsten. Affen, super geil! Ich habe jetzt mich bewegt. Okay, dann tanzen wir. Das sieht ganz witzig aus. Er hat sich total wild bewegt. Ich stand einfach nur. Ja, du kannst es immer so machen. Ja, wir könnten alle so machen. Hallo! Hallo, Ricky. MMA Radio für euch live und in Farbe und auch als Konserve zum Mitnehmen. Wie immer, ich wollte sagen dienstags, aber stimmt ja heute gar nicht. Wie immer einmal in der Woche, sagen wir es so, sind wir für euch da. Versorgen euch mit den neuesten Neuigkeiten rund um Carly Baker. Und Carly Baker. Liebe Freunde, nein, heute ist Carly noch nicht anwesend, aber wir arbeiten dran, dass Carly Baker bald unser Gast sein darf. So muss man es eigentlich ausdrücken, oder Chris? Ja, richtig, richtig. Wir waren 30 Minuten vor dieser Sendung schweißgebadet, wobei ich auch da mal in dieser Crunch-Time wirklich sagen musste, Ricky, ich musste dich ein bisschen am Zippel reißen. Du wurdest ganz vorgewillt, du hast gesagt, ich muss doch nach duschen, ich stinke doch so, Carly Baker riecht das bestimmt. Habe ich gesagt, nein, Ricky, wir müssen jetzt hier Englisch pauken, wir müssen noch kurz das kleine Englisch-Latinum durchknödeln. Mhm. Das finde ich, in dieser Situation, da fand ich mich sehr gut. Ja, ich finde auch, dass wir das heute ein bisschen durchtesten sollten. Und zwar werden wir uns abwechselnd in Deutsch und in Englisch unterhalten heute. Ja. Und damit es noch schwieriger wird, muss immer jeweils nur einer eine Fremdsprache anwenden. Sprich, einmal musst du Englisch sprechen und ich rede mit dir Deutsch. Und einmal spreche ich Englisch mit dir und du redest mit mir Deutsch. Habe ich jetzt schon nicht verstanden. Ja, das wird ein Hallo geben mit Carly Baker. Aber wenn ich bin gerade auf dem Twitter-Account. Ja, sie ist unfassbar schön. Und ja, wenn sie dann auch mit uns redet, es müsste wirklich noch vor der Fight Night der Fall sein, dann werden wir euch natürlich darüber in Kenntnis setzen und bekannt geben, ob das Ganze live stattfindet. Davon gehen wir jetzt mal aus. Oder on tape, wie wir Fachleute, muss ich ja sagen, wie wir Journalisten sagen, Chris. Ich weiß schon sagen. Absolut, wie akkreditierten Journalisten, musst du sagen. Ja, genau, das sage ich jetzt nicht, das Wort. Und ich möchte euch, liebe Zuhörer, auch noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ja heute der Vorverkauf startete. Also für alle, die gerne zur UFC nach Berlin möchten, gibt es heute die Möglichkeit, via Passwort sich so einen kleinen Vorteil zu erschleichen. Und dieses Passwort, was ihr da eingeben müsst, diesen Gutscheincode, oder wie nennt man das denn eigentlich? Genau. Rabattcode. Rabatt-Couponmarke. Dafür müsst ihr jetzt ganz einfach auf @mmaradio.de gehen. Da findet ihr dann einen Link mit einem Video. Und da verrät euch Luke Barnett höchstpersönlich, wie das Codewort lautet. Ja, also das ist wie in den guten alten Zeiten. Wer das Codewort nicht kennt, kommt nicht rein. Ihr findet dasselbe übrigens auch auf Facebook. Und wir bedanken uns bei der UFC, dass wir offizieller Werbepartner sein dürfen. Für die UFC. Das ist immer schwierig mit dir oder gerade mit uns beiden so etwas zu sagen, denn niemand glaubt es uns. Nee, aber ist auch egal, ob es jemand glaubt. Es ist ja wichtig, dass wir es wissen, wie es ist. Und es ist eigentlich unvorstellbar, als wir, ich weiß gar nicht, wann wir begonnen haben, im August oder so, mit MMA Radio begonnen haben. Das war eigentlich undenkbar, dass uns die UFC mal anschreibt und darum bittet, dass wir Werbung für ihr Event machen. Also irgendwie komme ich mir gerade vor wie im falschen Film. Aber es ist dann letzten Endes auch vielleicht berechtigt. Muss man ganz ehrlich sagen, oder? Das ist natürlich berechtigt. Man bekommt den Zuspruch, den man verdient hat. Und den haben wir definitiv verdient. Wir haben All Eyes on Us, hat schon Britney Spears gesagt. Genau. Ja. Wusstest du eigentlich, dass bei Baby Hit Me One More Time, wenn du das rückwärts ablaufen lässt, dass dann irgendwie was Schweinisches dabei rauskommt? Nee. Muss man auf YouTube gucken. Ah. Ja, ja. Gibt's also wirklich ganz schweinische Sachen. Also man könnte es ja fast hier mal in der Sendung machen, aber jetzt läuft ja noch unser Intro. Vielleicht mache ich es nachher zum Schluss, gucke ich mal, ob wir dieses Baby Hit Me One More Time in rückwärts gespielt irgendwo auftreiben können. Ja, was wir auch noch sagen müssen. Am Montag hat uns ein netter Herr von der UFC angeschrieben und hat gesagt, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr am was ist denn heute, Donnerstag nach Berlin kommen und an der Pressekonferenz teilnehmen und bei den Fotoshootings mit dabei sein. Sagt er mir nur Bescheid, dann machen wir das klar. Ja, es war fast, kann man sagen, ein bisschen kurzfristig. ich bin ja in Thailand zurzeit und der Chris nicht. Aber für ihn war es halt auch einfach nicht möglich. Ich bin auf den Lofoten gerade, meine neue Wahlheimat. Da treibt er sich rum. Ich habe ja auch schon so eine Mega-Upload-Geschichte gerade gelauncht. Ja, echt? Funktioniert's gut? Bisher läuft's. Was war der erste Upload? Die erste MMA-Radio-Ausgabe. Oh, die wird wahrscheinlich ganz, ganz hoch frequentiert sein. Absolut, da wirst du wahrscheinlich deinen Dienst direkt zumachen können danach, weil alles rausgesaugt wurde. Ja, also unser Ziel ist natürlich, dieses gute Verhältnis mit der UFC beizubehalten und vielleicht den ein oder anderen Vorteil daraus zu ziehen und dann doch noch bei... Also, du natürlich nicht, ich weiß, du hast persönliche Verpflichtungen, aber ich zumindestens dann doch noch bei der UFC Berlin-Geschichte anwesend zu sein. Das also unser mittelfristiges Ziel ist ja definitiv live bei UFC 173 dabei zu sein. Ja, der Patrick Stork hat ja übrigens auf Twitter neulich geschrieben, dass er einen Fight Pass-Kampf, also einen Prelim-Kampf ansagen darf, weil er bei so einem Preisausschreiben da gewonnen hat auf der Homepage. Das wird auf jeden Fall zu beobachten sein. Im Octagon. Habe ich so verstanden, ja. Müssen wir den Patrick dann nochmal direkt fragen. Der wird ja definitiv vor Ort sein. Den werden wir dann bestimmt auch mal kontaktieren. Ja, ich hatte ja mit dem Patrick auch eine schöne Busfahrgemeinschaft gegründet. Schön für 15 Euro hin und zurück. Inklusive Verpflegung und Reiseanimationsprogramm. Daraus wird leider nichts. Ja, leider wird daraus nichts. Übrigens, könnte das dann auch sein, dass wir gar keine Countdown-Show zu diesem Special-Event machen können, weil du ja dann auch nicht kannst. Oder wie, oder was? Nee, stimmt. Oh. Also letzten Endes ruhen alle Hoffnungen auf meinen Schultern, weil ich bin halt der Einzige, der da noch hin kann von uns. Ich meine, der Peter hat sich gerade im Chat schon freiwillig bereit erklärt, für uns diese Pressekonferenz beizuwohnen. Peter, Wir werden dich darüber informieren, ob du der Auserwählte sein wirst, denn du kannst es dir vorstellen, du wirst nicht der Einzige bleiben, der uns darauf anspricht, da so Credentials abzuheimsen. Aber natürlich, also wenn ich jetzt wirklich nicht hingehen sollte, ja, und erstmal müssen wir abwarten, ob wir überhaupt nochmal eingeladen werden, weil wir haben ja jetzt relativ unmotiviert abgesagt. Sollten wir nochmal eingeladen werden, dann versuche ich dahin zu gehen, und wenn das nicht klappen sollte, kann es immer noch sein, dass ich trotzdem hingehe. Das ist noch nicht ganz aus der Welt, aber Stand heute muss die UFC in Berlin ohne uns auskommen. Aber wir hoffen, dass sich da noch was ändern kann. Es ist ja definitiv nicht das letzte Event der UFC in Deutschland. Das wurde heute übrigens schon auf der Pressekonferenz bekannt gegeben. Was denn? Dass es das letzte ist? Nee, dass sie jedes Jahr jetzt nach Berlin wollen, beziehungsweise nach Deutschland. Ja, und im Intro konnte man es hören, Dorsten, vielleicht ein kleiner Hint von uns. Also, ja. Wie fandest du Dorsten? Wie heißt die Kreissparkassenhalle in Dorsten, oder wie heißt dann die Arena? Wahrscheinlich, irgendwie so. Obwohl, dann wird es wahrscheinlich die MMA Radio Arena werden, bis dahin. Die MMA Radio Hall. Ja, das wird sie werden. Das ist sehr gut, mit dem MMA Radio Ballett. Da müssen die Weiber alle so Masken tragen mit unseren Fressen drauf. Würde ich sehr schön finden, aber... der ein oder andere könnte jetzt denken, dass das eigentlich ganz... Das MMA-Radio-Tanzballett, das ist aber schon ein Ziel für uns. Das habe ich hier zu Hause. Ja, das glaube ich. Versteckt in der Wäschekammer. Chris, lass uns mal zu was Ärmsten kommen. Und zwar das Ärmste, was ich seit langem rausposaunt habe, waren die Workout-Beats jetzt am 1.4. Ja. Nee, Quatsch. Die Workout-Beats sind veröffentlicht worden am 1.4. zum zweiten Mal. Ich muss sagen... Die gefallen mir so vom Stil her noch besser. Also wenn ich gehe ja mit denen dann immer joggen, um es an mir selber auszutesten. Und ich finde, der Mix an sich ist mir sehr gut gelungen. Also wer Bock hat, mal mit ein bisschen elektronischer Musik zu trainieren, kann das mal austesten. Ich finde es wirklich gut gelungen, und eigentlich stinkt Eigenlob, aber wenn es dann so ist, also ich kann mit der Musik super trainieren. Einzigstes Problem war mein GarageBand. Das sorgt nämlich dafür, dass es immer mal wieder so Hiccups gibt in diesem Mix, die leider mir erst danach aufgefallen sind. Ich hoffe, die stören euch jetzt nicht zu sehr. Ich versuche das Problem bis zum 1.5. definitiv zu beheben. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch die Workout-Beats anhört oder runterladet. Geht einfach auf mmaradio.de. Und links findet ihr dann so ein Workout-Beats-Schriftgedönse. Und da ist dann Soundcloud und Mixcloud drunter. Und da könnt ihr euch eins aussuchen, wo ihr die MMA Radio Fit Workout Beats euch rein. Ach, guck mal an, Carly Baker followed MMA Radio ab jetzt. Ja, das muss man nochmal dazu sagen, und wir followen zurück. So sind wir einfach. Absolut. Hast du schon reingehört, Chris? Die Workout Beats in die neuen, ja, aber mir sind die Hicks da nicht aufgefallen. Wie ist dir denn die Musik aufgefallen? Positiv oder negativ? Positiv. Hat dir das gefallen ein bisschen? Ja, absolut. Oh, das freut mich. Besser als das erste gelöt. Das erste war dir ein bisschen zu progressiv, oder? Das war mir ein bisschen zu nerd. Echt? Naja, da muss gut, man, glaube ich, komplett in dieser Materie drin sein, um dem etwas abzugewinnen. Ja, also ich muss mich da natürlich noch auch so ein bisschen rantesten. Und was ich halt versuche mit den Mixen, ist wirklich so eine Trainingsstimmung nachzuerzeugen. Mhm. Kein Scheiß. Auf also, und Abs, ne? Ja, also gerade zum Beispiel so bei 45, 40 Minuten versuche ich wirklich so einen stupiden, ja, schon fast schon... ja, wie soll man das nennen? Also es ist halt dann sehr basslastig und sehr hart und weniger melodisch. Es soll halt einfach dann so zeigen, so jetzt so eine Scheiße, ich muss mich jetzt hier nochmal durchquälen. Aber dann gibt's wieder die Aufhellungen kurz danach, die dir praktisch wieder Mut geben sollen. Ja, noch 10 Minuten schaffe ich diese scheiß Trainingseinheit. Das ist eigentlich wirklich das, was ich versuche, mit diesem Mix auszudrücken, was nicht leicht ist. Es ist wirklich nicht leicht. Das glaube ich gerne. Es ist eine Kunst. Es ist eine reine Kunst. Ich lerne. Also es wird immer besser, und wie gesagt, hört's euch mal an, und wenn's euch gefällt, dann sagt dort, und wenn nicht, dann nicht. So, ist ja nur ein Angebot, ja? Man muss es ja nicht annehmen. Wir reichen euch. Was ist denn das MMA Radio Beatdown? Was soll denn das sein? Ein Konkurrenzcast. Echt? Ja, den kaufen wir direkt weg. Da kann ich gar nichts. Mach erstmal nachher mal ein Angebot. Also. Wir haben ja auch übrigens Oculus Rift gekauft. Haben wir gekauft. Ich hab gerade eine auf. Ich bin völlig verwirrt. Das Witzige ist, meine Füße sind unterm Schreibtisch, und ich selber gucke aber in die andere Richtung. Hast du schon mal versucht, Project Morpheus und Oculus Rift, also im Prinzip vertikal, also hochgestellt, dass du auf einem Auge jeweils das andere Gerät hast, dass ja, du also im Prinzip zusammengehackt. Ich habe die praktisch in der Mitte durchgeschnitten und dann habe ich die mit dem Lötkolben zusammengehackt. Ja. Ja, ist total irre. Also ich spiele jetzt gerade auf dem linken Auge spiele ich jetzt gerade Commander & Conquer und auf dem rechten Auge gucke ich gerade meine Facebook Timeline durch. Das ist Wahnsinn. Echt. Klasse. Also funktioniert, ja, wie wir uns sagten. Ja, absolut. Das ist großartig. Wir werden es auch demnächst auf unserer Seite dann veröffentlichen. Viele haben sich ja gefragt, warum kauft MMA Radio Oculus Rift und Project Morpheus von Sony auf einmal? Jetzt wisst ihr's. Ja, genau. Das ist letzten Endes, weil wir es können eigentlich. Also wir haben eigentlich gar keine Verwendung dafür. Wir haben alles kaputt gekloppt und uns lustige Sachen draus gebaut. Amazon Fire sollte auch erst Amazon MMA Radio heißen. Wird's dann auch noch. Das ist ja nur ein Werbegag von uns. Super. Warte mal, warum? Geht mal auf Amazon.de, ihr werdet nichts darüber finden. Das ist ein reiner Werbegag von uns. Wir haben dem Typen ein paar Euro zugesteckt und von Carly Baker hier. Willst du auch immer Carly Rae Jepsen sagen? Ich will immer Carly Schlüpper sagen. Ich weiß auch nicht. Sorry, verstehe ich gar nicht, wie du darauf kommst. Ich auch nicht. Gut. Weight Watchers ganz kurz. Es ging natürlich auch weiter und ich möchte jetzt gar nicht so viele Worte darüber verlieren, aber dann möchte ich doch eine kleine Anerkennung von dir erfahren. Und zwar ist es mir gelungen, ich bin meinem großen Ziel 205 in 2014 ein Stück näher gekommen. Denn zum ersten Mal, Chris, unter 100 Kilo. 99, jetzt muss ich mal nachgucken, wie viel ich jetzt eigentlich gerade wiege. 99,4 Kilo. Ja, da gibt's sogar schon Tongeräusche bei dir. Ja. Zu Recht. 12 Kilo habe ich jetzt verloren. Das ist so großartig. Das ist Wahnsinn, wie das funktioniert. Und jetzt ist natürlich mein nächstes Ziel direkt die 205. 93 Kilo. Also du willst ja so lange nicht runterhungern, dass du gegen Anthony Pettis bei UFC 180 antreten kannst, ne? Ja, ich will Demetrius Johnson eigentlich austauschen. Das ist mein Ziel. Ja. Bei UFC Dorsten möchte ich dann gegen UFC in Dorsten. Ja, da möchte ich ihn herausfordern und ich will noch dünner sein als Will Shope. Also das ist mein Ziel. Hast du diese Weigh-ins gesehen mit Will Shope da bei dem Brasilien-Event? Nein. Der Typ ist so dünn, das ist wirklich, also dass er überhaupt noch selbstständig laufen kann. Bei Will Shope denkt man doch wirklich, dass jeder Bodyshot direkt ein Rippenbruch oder so ist, ne? Das ist unklar, das ist nicht mehr gesund. Also kannst du brauchst ja auch, also du brauchst ja auch einen gewissen Schutz. Ja, erstens mal brauchst du einen gewissen Schutz und zweitens mal, also jemand, der so dünn ist, muss sich doch irgendwie total minderwertig ernähren, oder? Also man kann doch so dünn nicht durch die Gegend laufen, ohne gesundheitliche Schäden davon. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also da war ich kannte, muss man sagen, Will Shope natürlich im Vorfeld schon und wusste, dass er sehr dünn ist, aber diesmal war ich war völlig konsterniert war ich. Echt. Also das war wirklich nicht gut mit anzusehen. Übrigens, Will Shope gibt's ja auch Neuigkeiten. Mhm. Der hat, glaube ich, gestern oder so ein Video veröffentlicht, zusammen mit seiner Ex-Frau. Und hat sie nochmal, hat sie zu den Vorfällen vor 5 Jahren nochmal befragt. Und hat so gesagt, hey, also du kannst doch jetzt hier bestätigen, dass wir uns wieder voll gut verstehen und so. Und sie immer schon so, ja. Die ersten 3 Minuten sitzt sie total panisch neben dem. Das Video musst du echt mal angucken. Da sitzt die wirklich fast schon panisch neben dem und ich denke die ganze Zeit, der hat doch irgendwie eine Knarre unterm Tisch oder irgendwas. Aber sie taut später dann auf und erklärt auch nochmal, dass alles gar nicht so schlimm war. Und also es war dann wohl schon schlimm, aber natürlich nicht nur für sie, sondern auch er hat's echt schwer gehabt, weil der musste ja auch früh aufstehen und war erst 18. Also das verstehe ich ja sowieso nicht. Wie du als Frau dann so ein Wichser, das muss man so sagen, ja. Also der Typ hat seine Alte geschlagen. Also wie du den dann noch verteidigen kannst. Und noch geiler wird's, wie sie so, sagt sie so, ja, sie hat eigentlich auch keinen Schaden davon getragen und so. Ja, klar, ein paar blaue Flecke. Also da. Ein paar blaue Flecke. Also, da fällt mir überhaupt nichts mehr ein. Ihr scheiß Mann hat sie verprügelt. Da geht. Mal abgesehen davon, dass ich den jetzt vielleicht deswegen nicht entlassen würde seitens der UFC, ist dieses Verhalten jetzt im Nachhinein, finde ich total scheiße. Dass er sich mit der Frau da hinsetzt und die das gedanklich nochmal durchleben muss. Du kannst mir sagen, was du willst, aber das hinterlässt immer Spuren. Also wenn du als Frau so Gewalt unterliegst, kann ich mir nicht vorstellen, dass das spurlos an dir vorübergeht. Ja, aber das hört man doch immer wieder aus sämtlichen führenden Medien, sage ich jetzt mal, dass immer irgendwelche Frauen, die geschlagen wurden oder so, die Schläger in Schutz nehmen. Ja, und das kann ich nicht nachvollziehen. Nee. Gerade wir hier im Leitmedium, MMA Radio, können das nicht gutheißen. Können wir nicht gutheißen, absolut. Wir sind der emanzipierteste Mixed Martial Arts Podcast in Deutschland. Da fragen wir die Carly Baker auch, ob sie da nicht unser Aushängeschild sein will. Also es gibt ja Peter und sowas, und wie könnten wir Meta? Meta, da haben wir's. Wir sind Meta. Das wird unsere Organisation gegen. Nee, da sollte man jetzt auch, finde ich, gar nicht so einen Witz drüber machen. Ich finde es einfach irgendwo bedenklich, wenn sich eine Frau dann wirklich dahinsetzt und dass sie ihm vielleicht verzeiht, kann ich noch nachvollziehen. Aber dass sie sich dann dahinsetzt und sagt, ja, mein Gott, ich meine, es war jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe zwar blaue Flecke davon getragen, aber er hat's ja auch schwer gehabt. Der war ja erst 18. Also da muss man doch diese Frau vor sich selber schützen. Die scheint ja nicht mehr ganz normal zu sein im Kopf. Also das kann ich nicht nachvollziehen. War ich ein bisschen entrüstet und hab mir dann gleich gedacht, nee, ich hatte ja recht, dass sie dich entlassen haben. Schade für dein Kind oder deine Kinder und auch schade für dein persönliches Leben, aber wenn man sich danach auch noch so dann versucht reinzuwaschen, finde ich das komisch. Also, er selber sagt, er hätte angegeben, dass er da eine kleine Vergangenheit hat, aber er hat es nicht konkretisiert. Also, weiß auch wieder nicht, was das bedeuten soll. Ich hab auch noch mal eine Frage an dich. Du, ich bin für alle Fragen völlig offen. Gerade heute. Es gibt beim EA Sports UFC Game einen Mystery Fighter. Ja. Hast du das schon mitbekommen? Wer das sein soll? Ja, er ist in 4 Gewichtsklassen angetreten. Da müsste ich jetzt wissen, wer schon alles dabei ist. Also das könnte Randy Couture sein. Ist naja, es wird ja einer sein. Gewichtsklassen Ach so. Angetreten? Randy Couture? Also Vitor Belfort ist nicht in 4 Gewichtsklassen, oder? Der ist im Schwergewicht, im Halbschwergewicht, Vitor Belfort, aber der müsste von Anfang an dabei sein. Also wir können ja mal im Chat rüber gucken, ob da sich jemand bereit erklärt, dieses Rätsel zu lösen. Also ich wüsste jetzt nichts, ich habe nirgendwo was gelesen. Man liest sowieso in den Einschlägen. Never fought in the UFC. Never fought in the UFC. Hashtag Mystery Fighter. Dana White. Never fought in the UFC. 4 Gewichtsklassen? Da muss es ja bei Pride wahrscheinlich gewesen sein. Also. BJ Penn schreibt Tool gerade, aber das, also wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, aber der hat ja in der UFC gekämpft. Also da kann ich dir gar nichts sagen. Was ich noch sagen wollte, ist, dass dieses Spiel komischerweise in diesen ganzen Medien, die ich so abgrase, MMA-seitig, überhaupt keine Rolle spielt. Überhaupt nicht. Also das wird da kaum erwähnt. Ich krieg eigentlich alles immer nur über dich mit, kann man fast schon sagen. Ja, ich bekomme jetzt auch nicht so viel mit durch meine Kanäle, die ich verfolge. Das plätschert auch wirklich nur spärlich was rein. Heute kam ein Bild von Nick Diaz zum Beispiel, wie der im Spiel aussieht. Aber ansonsten, es kommt doch bald. Es kommt im April. Ja, es kommt im Spring. Und das ist kein gutes Zeichen, dass so wenig revealed wird. Das machen Firmen nur, wenn sie nicht von ihrem Produkt überzeugt sind. Zum Beispiel, als ich noch Games-Redakteur war, da haben Publisher ihre Spiele halt 2-3 Wochen vorher schon rausgeschickt, ne? Um es zu testen, dass wir unseren Bericht dann vorbereiten konnten, unseren Podcast aufnehmen konnten und unseren Artikel schreiben konnten. Firmen, die dann aber Tag vorher oder am Release-Tag uns die Promo-Copies geschickt haben, da ist immer was im Busche gewesen. Die Spiele waren immer scheiße. Ich finde das auch nicht das allerbeste Zeichen. Opocho verlinkt hier gerade was in unserem Chat. Zu dieser Spielgeschichte, für mich hat sich das ja fast schon erledigt, weil er. Oh! Opocho schreibt hier gerade was ganz Tolles. In 2 Hours wird er revealed, der Mystery Fighter. Oh, in 2 Stunden. Das ist ja Wahnsinn. Das ist bestimmt der Undertaker. Das ist er. Hat ihn in der UFC gefightet. Ja, aber danke an Opocho. Was ich noch kurz sagen muss. Ich finde es wirklich ein bisschen schade, dass das Spiel nicht auf den alten Konsolen erscheinen wird. Das muss ich hier nochmal anprangern. Ich glaube, wir sind auch jetzt in der Lage, sowas wirklich in Shitstorm loszutreten auf die UFC. Das zum einen, und es wird auch bei EA Sports und bei der UFC auch definitiv Gewicht haben, unser Wort. Auf jeden Fall. Ja, aber ich kann dir sagen, woran es liegt. An was? Naja, ein eminentes Feature ist, dass die Fighter Damage nehmen und Du hast mit Sicherheit dieses Zeitlupen-Video gesehen, als Benson Henderson irgendwie am Bauch getroffen wurde, dass sich da wirklich so Wellen schlagen und so. Und dieser Glatzkopf da von UFC, der da immer langklatscht, als wäre er völlig busy am Start und kann sich gar nicht mal nirgendwo kurz hinsetzen und da ein Video drehen. Ja. Der hat gesagt, so, um kompletter Realismus hier irgendwie an den Tag zu legen, müssen wir das auf Next-Gen bringen, weil die Current-Gen das halt gar nicht in der Stande sind zu leisten. So, sie wollen einfach komplett die reale Experience uns verständlich geben. Aber ich finde, da sollte es trotzdem dann dieses Spiel veröffentlichen auf die, weißt du, die Konsolen sind die meistverbreitetsten Konsolen. Es ist ja eigentlich, macht's doch keinen Sinn, nur auf die, wie nennt man das denn dann? Next Gen ist es ja nicht mehr. Also, das ist Current Gen, Xbox One und PS4. Last Gen ist PS3, 360. Okay, dann, also wieso soll man nur auf die setzen? Also das verstehe ich halt nicht. Ich verstehe zwar das Argument, ja, das sieht da nicht ganz so knorke aus, aber ich denke, Abnehmer gibt's da genügend. Absolut. Also das wundert mich wirklich, dass EA vor allen Dingen, also das ist ja das, was mich am meisten verwundert, dass EA so auftritt, weil eigentlich sind die ja dafür bekannt, dass die wirklich überall ihr Scheiß veröffentlichen. Guck mal, selbst Fußball auf dem iPhone rausgehauen. Und dann wollen die mir jetzt erzählen, ja, aber weißt du, da sieht man diese Bodyshots nicht so. Das aber nicht mehr auf der Wii U. Das ist also wirklich, das ist, ja. Kann man so und so sehen. So, wir haben vorhin ganz kurz schon darüber gesprochen, die UFC kommt ja nach Deutschland. Ihr werdet es alle mitbekommen haben, denke ich mal. Ja. Und das Geile ist, wir haben es wirklich geschafft, Chris. Es war eines unserer Ziele, die UFC zurück nach Deutschland zu holen. Und noch geiler ist, dass wir im Endeffekt dafür gesorgt haben, dass die UFC jetzt jedes Jahr nach Deutschland kommt. Mhm. Also wir haben es ja heute veröffentlicht. Das ist fast schon über das Ziel hinausgeschossen. Ja, jetzt werden wir natürlich eine Gegenbewegung starten, ist klar. Nee, aber nächstes Jahr dann in Dorsten. Ich würde mich so totlachen, wenn die wirklich nach Dorsten gehen würden. Aber kann man sich eigentlich gar nicht fast vorstellen. Oder wenn der neue deutsche Fighter Matthias Dorsten heißen würde oder das so. Das wäre schön. Dorsten. Das wäre Thorsten, gut. Dorsten, ja. Borsten, Thorsten, Dorsten. Das wäre schön. Ja, also auf jeden Fall, gestern ging es ja schon los mit dem Vorverkauf für Fight Club-Member. Wobei, da würde mich wirklich mal interessieren, wie viele deutsche Fans wirklich Fight Club-Member sind, weil ich glaube, das lohnt sich. Fight Club ist nur der Newsletter, ne? Nicht Fight Pass. Nee, Fight Club ist nicht nur der Newsletter, sondern es ist dieses Programm, wo du, also hauptsächlich finde ich, würde ich das machen, wenn ich in den USA lebe und zu vielen Events gehen möchte und gute Plätze haben möchte, weil du halt immer dann diese 2 Tage Vorlauf bekommst von der UFC, um deine Karten zu sichern. Dazu gibt's dann noch. Hast du das was, Fight Club? Ja, 70 Euro im Jahr, das ist nicht billig. Und es gibt zwar dann noch abgespeckte Versionen, die sind günstiger, aber da hast du halt diesen Vorteil nicht mit den Tickets und so. Und dann gibt's noch von Dana White irgendwie eine Cruise-Karte oder was. Also lauter so Gedöns. Die durften gestern schon zuschlagen. Unsere deutschen Fans, die hier den Newsletter abonniert haben, ich gehe davon aus, das sind die meisten deutschen Fans der UFC, die das dann so gemacht haben, durften dann heute ihre Karten sichern. Und ich weiß jetzt von Patrick zum Beispiel, der hat sich für die 4. Reihe Tickets gesichert. Der Peter hat ja, glaube ich, vorhin auch im Chat geschrieben, dass er sich Karten besorgt hat. Vielleicht kann Peter nochmal dazu schreiben, wie die Preisspanne da so ungefähr liegt. Das würde mich noch interessieren. Also was die besten Tickets kosten, was die schlechtesten kosten. Das würde mich wirklich noch interessieren. Und außerdem gab es ja heute diesen Pressetermin mit Marc Munoz und Gegard Mousasi, die sich vors Brandenburger Tor gestellt haben. Was natürlich irgendwie cool aussieht, so, finde ich. Also, ja, wenn du weißt, so ein UFC-Event steht jetzt hier bevor und dann stehen die vorm Brandenburger Tor und es gibt eine PK und Carly Baker ist da. Da habe ich schon so gedacht, ach Mann, ey, wir sollten da wirklich da sein mit MMA Radio. Und war dann natürlich erleichtert, als der UK-Heinz da bekannt gegeben hat, dass sie jetzt jedes Jahr nach Deutschland möchten. Also jetzt machen wir es definitiv so. Ja, wird ja wahrscheinlich wieder so circa vorher announced, wann das nächste Event ist, ne? Jetzt habe ich dir nicht zugehört, weil ich gerade beim Peter im Chat gelesen habe. Entschuldigung, Chris. Nee, ich will jetzt nur sagen, dass ich Sandra sage, hier, dann und dann leg ich mein Handtuch auf den Termin, da gehen wir zu, oder gehe ich zur UFC und nicht zu irgendeiner Dreckshochzeit. Vielleicht gehen wir nächstes Jahr auch einfach nach London. Da hätte ich noch mehr Bock drauf. Ich auch, aber ich will mich ja mal mit unseren Hörern treffen. Ja. Mit unseren Kumpels da draußen, die wir noch nie getroffen haben. Die möchte ich erst mal sehen. Oh, die Veranstaltung ist ab 18 Jahren. Ja, ja. um dann zu entscheiden, ob ich für sie weitersenden möchte. Ja. Also Peter hat kurz in den Chat mal geschrieben, was es da so zu erwerben gibt. Also es gibt zwei Fan-Pakete für 552 Euro, mhm, beziehungsweise 427 Euro. Ich bin auch gerade auf der Seite, ja. Ja. Die Tickets. Was? Die Tickets kosten dann 177 Euro und 77 Euro ist das günstigste Ticket. Das ist natürlich gar nicht so billig. Was sind die Fanpakete, Chris? Kannst du das irgendwie auf der... Ja, ich bin gerade bei diesem 205 Euro Ding. Exklusiver Sitzplatz im Premium-Block. Das kostet wie viel? 205 Euro. Weil der Peter hier geschrieben hat, was für irgendwie von 552. Ich weiß nicht, ich habe hier jetzt gerade das Premium, den Premium-Seat. Okay, dann hau mal raus, was es dafür gibt. Erstklassiger Komfort durch gepolsterte Sitzfläche. Ja, super. Zugang zur Premium-Loge. Einen beliebten Treffpunkt unserer Gäste in Klammern. Separater Premium-Eingang an der Westseite der O2 World. Ja. Ein Premium-Parkplatz, je zwei Tickets. Oh, das würde ich machen. Warum eigentlich zwei Tickets? Wenn ich ein Ticket kaufe, warum kriege ich da zwei Parkplätze? Ich weiß es nicht. So, vielleicht, wenn wir mit dem Hubschrauber kommen. Kostenfreie Garderobe. Ja. Ein Gastsitzplatz. Wie? Also ich kann noch jemanden mitnehmen. Ja. Also dann sind es ja zwei Tickets. Sind zwei Tickets. Ja. Also 102,50 Euro. Das wäre aber okay, oder? Absolut. Also der Peter sagt, er sitzt in Reihe 3. Peter, was hast du dafür bezahlt? Das kannst du uns auch noch kurz in den Chat schreiben. Reihe 3 ist ja wirklich jetzt nicht so schlecht. Wobei, ich muss wirklich sagen, das Event an sich, es interessiert mich zwar, aber noch viel mehr würde mich wirklich dieser Backstage-Bereich interessieren. Jetzt nicht wegen den Kämpfern, sondern wirklich, also wenn es da die Möglichkeit gäbe, dass wir irgendwie so Credentials bekommen, oder ich, du kannst ja nicht. Einlass ab 17, ja. Würde mich wirklich, das würde mich so reizen, das mal mitzuerleben, weil ich kenne das sonst eigentlich nur so von, das wird euch jetzt wahrscheinlich wenig interessieren, von so Sachen wie Mayday oder Love Parade und so, und das ist natürlich ein ganz anderer Flair als wie bei so einer UFC-Veranstaltung. Das würde mich mal interessieren. Also der letzte Punkt bei diesem Premium-Seat ist Einlass ab 17 Uhr bis 60 Minuten nach Eventende, circa 24 Uhr. Ah, oh, schön. Peter hat 177 gezahlt für Reihe 3, darf aber nicht nur doppelt parken. Ja, wer weiß, wo dieser Premium-Bereich ist. Vielleicht ist der irgendwie im Separé. Der Premium-Bereich ist 101 bis 104. Ich klick mal kurz hier das Luppi-di-Duppi. Das kann nämlich auch dann so in so. Ja, das ist, wo Dana White sitzt dahinter. Was? Echt? Ich schwöre es dir. Dann schick dir mal den Link. Dann hat sich der Peter da irgendwie was Falsches aufschwatzen lassen. Schick den Link mal in den Chat, dann kann der Peter noch mal gucken, ob er das Ding stornieren kann. Was ist in der Chat? Ach, hier. wir können noch mal darauf eingehen. Es wurden ja weitere Kämpfe bekannt gegeben für die Fight Night in Berlin. Und zwar Tom Nini Maki trifft auf Thiago Tavares. Nini Maki, der hat uns sehr, sehr gut gefallen in seinem ersten Kampf gegen Haniyaya oder so. Kann das sein? Bin ich da auf dem richtigen Weg oder habe ich da... Genau, Haniyaya, gegen den hat Alter, er da... Alter, Ennio Morricone kommt nach Deutschland? Gibt's ja gar nicht. Ein Fahrrad? Auch in die O2 World. Ja, jetzt, wenn wir vielleicht da noch so ein Score-Podcast aufmachen, ne? Ja, dass wir mal mit dem mal reden können und nicht mit Carly Baker. Stimmt, also du hast immer die besten Einfälle, Chris. Ja, absolut. Also und Thiago Tavares ist natürlich auch jemand, den man sich gerne mal angucken kann. Ja, hat zwar gegen Nurmagomedov verloren, davor aber gute Kämpfe gezeigt. Unter anderem natürlich auch gegen Sam Stout gewonnen. Das ist natürlich schon mal was er erstmal erreichen muss. Gegen Manny Gaburian hat er gewonnen. Zuletzt gegen Justin Sellis hat er gewonnen. Also das ist ein interessanter Kampf. Ich sag jetzt nicht, dass es der Shit ist, aber das ist gar nicht so verkehrt. Genauso wie der Co-Main-Event, der bekannt gegeben wurde. CB Dolloway gegen Francis Carmon. Ey, das ist doch geil, mal ohne Scheiße. Das ist ein schöner Co-Main-Event. Also das Problem ist, wir wissen, wie Francis Carmon so kämpft. Aber er hat ja einen gewissen Stellenwert in diesem Sport. Das ist es doch, Alter. Es ist Francis Carmon. Und es ist ja Francis Carmon, den wir immer fertig machen als boring ass shit. Und das ist doch geil, oder? Wenn du den da siehst. Ja, ich finde das wirklich auch geil. Und was bedeutet das, Chris? GSP wird auch in Deutschland sein. Holy shit! Ja. Aber CB Dolloway, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat doch erst letzten Event gekämpft, ne? Richtig, aber das war ja, ja, diese ganz schnelle Geschichte in Brasilien. Ja, aber das war doch impressive. Alter, da kommt Striking Power versus Boringness, Technik, shit. Das wird doch schon gut, Alter, das wird doch gut. Wobei Cramont uns ja jetzt nicht begeistert, aber überrascht hat und besser wirkte gegen Jacare, als er den Kampf sagen, verloren hat. Besser wirkte und zum einen, er wirkte zumindest euphorischer und spektakulärer. Ja, ja, nicht ganz so einschläfernd wie gegen Kostas Philippou. Und diesen Kampf, diesen Co-Main-Event, der weiß zu gefallen. Also das kann man nicht anders sagen. Jupp. Christoph Jotko wird ebenfalls dabei sein. An den kann ich mich auch noch erinnern. Der hat auch auf einer Brasilien-Card mal gekämpft. Jetzt muss ich mal gucken, ob das sein letzter Kampf war. Es war auf jeden Fall sein Debüt bei dieser Brasilien-Card. Und auch der konnte mit seiner Performance überzeugen, der hat nochmal auf der Markant gegen Bigfoot Silver Card gekämpft. Hä? Nee, dann verwechsel ich den jetzt gerade. Dann verwechsel ich den jetzt gerade. Auf jeden Fall war er siegreich in Australien damals und trifft jetzt in Berlin auf Magnus Seddenblatt. Ja. Würde ich jetzt sagen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Also der Kampf huckt mich jetzt nicht so, muss ich sagen. Nee, ich dachte auch, der Jotko wäre ein anderer. Den verwechsel ich hier, glaube ich, gerade. Aber gut, es ist ja logisch, dass da jetzt nicht wirklich irgendwie 10 Kämpfe uns geboten werden. Aber wir alle wissen doch, welches das wahre Main Event ist. Welches das Main Event ist, das unsere Herzen erfreuen wird. Na, Chris, haus raus. Nikki gegen Drew Dober. Ich darf ihn schon duzen. Ich weiß nicht, ob du schon soweit bist. Nein, soweit sind wir noch nicht. Noch lange nicht. Ja, ich darf es. Ja, das ist ja logisch. Du hast ihn ja letztendlich... Ja, sag es doch. Hast ihn entdeckt. Du hast ihn entdeckt. Ja, ich hab ihn entdeckt, ja. Mensch, haben sich die auch... Die hören ja immer unseren Podcast. Wer ist denn dieser Nick Hein? Ja, komm, sein. Wenn der sagt, dann... Ich weiß noch, als wäre es gestern. Da hast du mir eine Nachricht geschrieben, hey, hier, Nick Hein kommt in die UFC und ich stand so da, so, was? Ja. Ja, Nick Hein. Und ich stand wieder so da und dachte, was? Kannst du doch auch nicht kennen, du bist doch in den Locals auch gar nicht so aktiv wie ich. Das stimmt allerdings. Ich habe früher mal die Matten sauber gemacht, aber da hast du ja mit den Kämpfern selber gar nichts zu tun. Naja, natürlich. Also, bislang haben wir Folgendes für Berlin. Marc Munoz gegen Gegard Mousasi. Ist okay. Mittlerweile kann ich mit dem Kampf deutlich besser leben. Ich habe nämlich ein tolles Interview mit Marc Munoz gehört letzte Woche einem anderen englischsprachigen Podcast in dem Fall. Und da ist er mir doch fast schon ans Herz gewachsen. Und Gegard Mousasi ist uns noch was schuldig nach seinem letzten Kampf. Deswegen hoffe ich einfach da auf einen geilen Fight. Wenn Gegard Mousasi diesen Fight verliert, dann wird er erstens mal, bin ich mir sicher, aus den Top 15 rauspurzeln oder an den Rand gedrängt. Und dann sieht's aber auch ganz schön düster aus für ihn grundsätzlich. Ja, er braucht diesen Sieg, das stimmt schon. Andererseits, Marc Munoz würde auch wahrscheinlich ganz gut mit einem Sieg leben können. Also das ist ein interessanter Kampf, genauso wie Francis Carmont mit GSP in seiner Ecke gegen CB Dolloway. CB Dolloway ein bisschen unterschätzt, finde ich eigentlich einen sehr, sehr guten Co-Main-Event. Also das ist für mich ein richtig toller Co-Main-Event, da freue ich mich drauf. Dann haben wir Luke Barnett, den ich ganz gerne mag, gegen Sean Strickland. Luke Barnett, super, freue ich mich drauf. Nick Hein, da braucht man nichts mehr dazu sagen. Das ist alles Nuff-Set. Ja, gegen Drew Dober, da braucht man auch nichts mehr drüber sagen. Dann das gerade eben angesprochene Mysterium, Magnus Seddenblatt gegen Christoph Jotko, kein Plan. Und natürlich Peter Sobotta gegen Pavel Pavlak. Pavel Pavlak, unbesiegt bis jetzt. Das ist das, was... Weißt du übrigens, was der Nickname von Nick Hein ist? Ja, natürlich. Okay. Heineken. Nee, weiß ich nicht. Würde einfach passen. Heineken. Verstehst du? Nick Hein. Heineken. Ist das super. Stell dir das mal vor. Nick Heineken. Heineken. Ist das... Also, das ist perfekt. Heineken. Ich könnte... Soll ich nochmal sagen? Ja, sag nochmal. Wie nochmal? Ja, jetzt reicht's aber. Ja, also ich finde... Nick. Ich muss es doch noch sagen, was sein Nickname ist, wenn du es nicht weißt. Ach so, ich dachte, es wäre wirklich Heineken. Ja, was ist es denn? Nick the Samurai Hein. Das ist viel besser. Ja. Das ist Samurai. Natürlich. Also wenn du was mit deutschen Kämpfern assoziierst, ist es natürlich ein Samurai. Ist ja ganz klar. Ja. Ist nicht verstanden. Außerdem gab es ja diese Woche noch einen Bericht, ich glaube gestern in der Bild-Zeitung. Hast du diesen Bericht gelesen? Oh, in der Bild-Zeitung. Kann sein, dass er mir durch die Finger geflutscht ist. Also auf Bild.de, so muss man sagen. Auch da bin ich nicht der tägliche. Nee, habe ich nicht. Also ich bin auch nicht der tägliche Leser, aber UFC Deutschland hat das ja auf Facebook dann, wie nennt man das, retweetet oder verlinkt oder wie auch immer. Ach so, dann. Ja, da habe ich das gesehen, habe es mir auch mal durchgelesen. Er ist okay, sage ich jetzt mal. Also sie bemühen sich, es sind natürlich hier und da ein paar Fehler drinne, mit denen man aber ganz gut leben kann. Was ich gut fand, dass es eigentlich überhaupt nicht reißerisch rüberkam. Also überhaupt nicht negativ. Also ich hatte nicht das Gefühl, sie wollen eine Kampagne starten gegen diesen Sport. Ganz am 3.4. oder welch? Es muss gestern gewesen sein. 2.4. Heute kam auch wieder was. Ehrlich? Über Käfigkämpfer Nick Hein! Judo-Olympiasieger Ole Bischoff drückt ihm die Daumen. Chris, du hast den groß gemacht, den Jungen. Ich also hab ihn in die Bild-Zeitung gebracht, in die UFC gebracht, in die Bild-Zeitung gebracht. What's next? DLC beim EA Sports Game. Das ist mein nächster. WWE 15. Ja. Also, vielleicht ist das ja der mysteriöse Kämpfer. Nee, kein. Hat noch nie in der UFC gekämpft. Ja. Passt alles. Ja, also, wie gesagt, diesen Bericht fand ich nicht besonders gut geschrieben. Also du hast schon immer das Gefühl, dass da der Praktikant mal ran durfte. Aber sei es drum, er ist nicht reißerisch, sie machen das Ding nicht schlecht. Und ich glaube, der UFC hilft so ein bisschen Presse. Und das einzigste Problem oder die Frage, die sich mir auftut, ist, muss eigentlich dieses Event, und ich weiß, das klingt jetzt erstmal ein bisschen abwegig, aber lass uns trotzdem kurz darüber sprechen, muss eigentlich dieses Event nicht ins deutsche Fernsehen irgendwie? Also sollte die UFC nicht irgendwie versuchen, mit irgendjemanden One Night Only, nur für dieses Event, einen TV-Deal an Land zu ziehen? Das würde doch Sinn machen. Das macht doch nur Sinn. Nur Sinn. Die Frage, pass mal auf. Das ist natürlich die Frage. Wenn du jetzt das ins, wo bringen wir es hin? Ins Free TV? Es muss meiner Meinung nach dann im Free TV laufen, ja. Zum Beispiel Sport 1. Es ist mir egal. Wo lief damals der Kampf zwischen Floyd Money Mayweather und Castillo? Auf Arte, glaube ich. Nee, auf D-Max. Genau. Von mir aus bei D-Max. Von mir aus auch das. Die Frage ist nur, was ist, wenn die O2 World nur zum Drittel gefüllt ist? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Und andererseits, was ist dann, wenn sie nur viertel gefüllt ist? Du hast sowas ja auch manchmal in Brasilien, dass sie nicht ganz voll ist. Ich meine, was ist dann die Essenz? Sage ich dann, nee, dann versuche ich auch gar nicht in Deutschland Fuß zu fassen. Also ich finde, was man jetzt hier machen könnte, ist das Event als wichtiges Event für Deutschland darzustellen. Ja, also als Event für Deutschland. Hier Deutschland, das ist euer Event. Und dann mit einem Fernsehpartner zu arbeiten, mit verschiedenen Printmedien, macht würde doch nur Sinn. Sinn macht machen, nur ja? Sinn. Macht nur Sinn, ja. Und dann natürlich der Sender, den finde ich erstmal gar nicht ganz so wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn es jetzt auf D-Max kommt, wo ist das Problem? Es geht erstmal darum, überhaupt sichtbar zu werden in der deutschen Medienlandschaft. Und nicht nur so irgendwie, dass du eine Viertelstunde auf Bild.de suchen musst, sondern dass es halt einfach vorhanden ist, dieses MMA, dieses UFC. Und das hat der Bildartikel ja auch geschrieben, dass das eine Trendsportart ist, die gerade ziemlich durch die Decke geht in verschiedenen Ländern und so. Ja, ich möchte fast sagen, auf der ganzen Welt, bis auf Deutschland. Ja, also ich finde, dieses Event muss unbedingt ins deutsche Fernsehen. Die Frage ist natürlich, wie realistisch ist das? Und da habe ich so meine Zweifel. Weil es halt wirklich doch recht hart ist. Es gab es ja schon mal auf Sport 1 oder im DSF damals noch und es wurde vom Markt genommen. Es musste, weil damals lief die Kampagne. Damals gab es ja eine richtige Kampagne seitens der Bild-Zeitung gegen die UFC. Jetzt gibt es hier gerade einen Poll auf Bild.de. Ultimate Fighting, ist das Schlägerei oder Sport? Ja, die Herangehensweise finde ich schon schwierig. Und was kommt raus? Was soll ich klicken? Naja, Schlägerei, ist doch klar. Okay. 71% sagen, es ist ein toller Sport. Ja, das ist immerhin schon ein Trend, den man da ausmachen kann. Ja. Und liebe MMA-Radio-Hörer, geht doch auch mal auf Bild.de sucht nach diesem Artikel und klickt einfach auch. Es ist ein Sport. Ein toller Sport. Es ist unser Sport. Könnt ihr ja noch irgendwie auf dem Bildschirm mit draufschreiben. Es ist unser Sport. Ja. Wichtig ist übrigens auch für alle, die sich Tickets heute oder morgen kaufen wollen, wir hätten nichts dagegen, wenn ihr unseren Twitter-Account besucht, da auf diesen Link klickt, der euch zur Eventim-Seite führt, wo ihr Tickets kaufen könnt, weil das ja für uns dann auch, also das wirft für uns kein Geld ab, aber die UFC sieht, die kommen also vom MMA-Radio. Ja, ja, das wollen wir erreichen. Ja, gut, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, so ein deutscher Fernsehpartner und sei es nur D-Max oder sonst wie Sport 1, das wäre nicht ganz verkehrt. Lass uns doch mal die ehrlichste und attraktivste Plattform UFC in Berlin zu bringen, wäre Eurosport. Ja. Das mit Boxen, ja. K1 ist dort zu Hause. Ey, warum nicht? Ganz im Ernst. Von mir aus auch Eurosport 2, obwohl es dann natürlich schon wieder spezieller dann wird. Das ist ja schon Pay-TV. Ist zwar richtig, aber also ich glaube, wenn es auf D-Max läuft, wirst du die Kritiker oder die Kritiker willst du nicht überzeugen, aber die skeptischen Leute schon wieder ein bisschen abschrecken. Weil D-Max, ja, Männerfernsehen, ja, mit Hang zum Unterschichten-TV, ja, schwierig. Aber Eurosport 2 ist einfach, ja, ist eine Sportart, die nicht ganz so hoch frequentiert wird, aber ist eine solide Sportart, Punkt, kann man sich mal reinziehen. Ich habe auf Eurosport 2 damals New Japan Pro Wrestling jede Woche geguckt. Ja, siehste. Siehste? Legit. Ja, also Eurosport 2, gebe ich dir recht, ist okay, aber wie gesagt, prinzipiell geht es mir erstmal darum, dass man es überhaupt gucken könnte in Deutschland im Fernsehen. Das wäre wirklich ein Riesenschritt nach vorne, weil das fehlt jetzt irgendwie so ein bisschen. Ich merke, dass schon so ein kleiner Hype entsteht, aber in dieser Bubble, die schon sich mit diesem Thema beschäftigt. Ja. Also wenn du jetzt irgendwo jemanden fragst, ey, hast du mitbekommen, die UFC kommt nach Deutschland, hast du Bock dahin zu gehen, werden dich alle mit großen Augen angucken und du musst erstmal erklären, was die UFC ist. Sprich, du musst erstmal irgendwie in den Mainstream und ich glaube, das geht am leichtesten, wenn du mit irgendeinem Fernsehsender da dich erstmal anfreundest und deine 100.000 Zuschauer da irgendwie hast. Ich weiß nicht, ob das unrealistisch ist. Ich habe keine Ahnung, was D-Max für Zuschauerzahlen hat. Aber 100.000, meinst du, das können die erreichen? Oder das ist 50.000 sein? 50.000 locker, denke ich schon. Ja, also sowas würde ich gut finden. D-Max und N24 sind doch, glaube ich, die stark am schnellsten wachsenden Free-TV-Sender in Deutschland. Ja, und das mit der am schnellst wachsenden Sportart der Welt. Das passt würde doch einfach Sinn machen. Hast du den Artikel gelesen, ja? Ich habe den jetzt nicht gelesen. Jetzt kommen die harten Käfigkämpfer nach Deutschland. Das muss der wahrscheinlich sein. Da ging es dann noch darum, was alles verboten ist. Das fand ich auch interessant. Da ist dann zum Ende des Artikels sind 32 Punkte aufgelistet, was verboten ist in der UFC. Das ist letzten Endes ist das das Wichtigste an diesem Artikel. Das fand ich natürlich dann auch schon so ein bisschen bezeichnend. Jetzt sehe ich's auch, ja, das ist ein bisschen schwierig, würde ich jetzt mal sagen, wenn man da so an die Sache geht. Aber ich kann es verstehen. Ich finde es aber gut, weil als ich mit zwei Kumpels, das ist schon 2-3 Wochen her, irgendeine Fight Night gesehen habe, da hat der eine gefragt, ja, die dürfen doch da alles, oder? Unter anderem war auch im Gespräch, dass es da keine Gewichtsunterschiede gibt, also keine Gewichtsklassen. Ja, das ist halt das Problem, was einfach vorhanden ist, dass diese Sportart hier nicht bekannt ist und noch einen schlechten Neumund hat. Das muss man natürlich dazu sehen. Also dieser erste Versuch seitens der UFC hier in Deutschland Fuß zu fassen, der ging halt völlig nach hinten los. Ja. Und es ist jetzt halt die Frage, wollen sie es langsam angehen und gucken mal, was passiert? Oder versuchen sie wirklich das von mir angepriesene, nämlich einen TV-Deal irgendwie zu bekommen und weißt du, so. Müssen wir mal abwarten. Aber ja, es würde nur Sinn machen. Ja, und wir, wie gesagt, bleiben dran an der UFC Deutschland-Geschichte. Morgen posten wir übrigens Freitag auch noch Links, wer sich dann Tickets kaufen will. Ich guck mal, ob ich auf MMA Radio auch noch irgendwie einen Banner raufklatsche. Die haben uns hier so viel Zeug geschickt. Muss ich erstmal alles durchgucken, was da irgendwo wie. Einen schönen Punkt finde ich unter anderem in dieser Agenda auf Bild.de, was auch verboten ist. Werfen des Gegners aus dem Käfig. Ja, da hat einer WrestleMania 93 geguckt. Nee, Royal Rumble 93. WrestleMania 93? Royal Rumble 93 ist das. Als Yokozuna den guten Macho Man übers oberste Ringseil geschmissen hat, weil der zu blöde war, zu kapieren, dass man beim Rumble nicht pinnt. Ja, das sind Sachen, Die weiß man natürlich nur, wenn man MMA-Radio-Hörer ist. Natürlich weiß man das. Ja, hier. Gut, ein bisschen relevanter wird's jetzt, und zwar. Oh, ich fand's aber ganz schön gerade. Ja, war auch ganz schön, aber es ist eigentlich das Thema, was willst du da noch drüber sagen? Ist eigentlich alles gesagt. Ich würde am Ende jedes Themas könnte man nochmal sagen, Carly Baker. Carly Baker muss man häufiger erwähnen. Da hast du wie ist ihr Nickname? Troublemaker. Troublemaker Baker. So sieht's aus. Und Nick Heineken Hein. Das hat sich. Übrigens von Beruf? Nick Hein? Ich schreibe ja gerade die autorisierte Biografie über ihn. Ach so. Ja. Bierbrauer würde jetzt lustig sein. Ricky, legit. Er ist ein Polizist. Oh, he's a cop. Okay. Ja, UFC 173, da haben wir letzte Woche verkünden dürfen, dass sich der gute Chris Weidman am Knie verletzt hat und operiert werden musste. Heute wurde er übrigens auch operiert, und zwar nicht nur an einem Knie, sondern gleich mal an beiden Knien. Aha. Ja, und zwar die Verletzung am linken Knie stammt wohl noch aus Highschool-Zeiten, ist also schon Ewigkeiten mit der er sich da rumplagt, praktisch mit der Geschichte. Und am rechten Knie ist ein Meniskusproblem, das behoben wird. Ja, und 4 Wochen Reha, dann wieder Training und dann, wie gesagt, bei 175. Also zu 175, ja. Ja, okay. Ist er wieder fit. Ja. Da gibt's an und für sich auch sonst nicht viel dazu zu sagen. Die OP lief übrigens gut. Er hat auf Twitter ein paar Sachen da verschickt heute im Laufe des Tages. Aber auf was ich hinaus wollte, ist natürlich der neue Main Event von 173. Und wir hatten ja letzten Endes auch wir da haben's wieder schon gesagt. Wir haben's schon gesetzt. Gesagt. Ja, es war eigentlich, uns war es klar, logisch. Helen Barrow trifft auf TJ Dillashaw. Und warum wir nicht TJ Dillashaw gesagt haben, ist natürlich ganz klar. Wir wussten nicht, dass Rafael Assunção verletzt ist. Ja. Denn der sollte eigentlich auf Helen Barrow treffen. Das war die erste Idee, die UFC hatte. Und dann hat Assunção gesagt, geht nicht, bin ein bisschen verletzt, hab Probleme mit den Rippen. Also hat man TJ Dillashaw gefragt, der ja zuletzt einen geilen Kampf gegen Mike Easton hatte. Du erinnerst dich, da sah der wirklich aus wie wirklich der nächste Champion einfach. Mhm, und der sollte bei 173 eh auf Takaya Mitsugaki treffen. Der ja auch auf der Card aktiv ist. Richtig. Und da hat sich die UFC gedacht, pass auf, dann kriegt der Dillashaw jetzt hier seinen Kampf gegen Barrow. Ich muss sagen, es wird mit Sicherheit nicht der beste Pay-Per-View aller Zeiten. Ja, warte mal, bevor du so weit springst, ist dann gleichsetzen Takaya Mitsugaki versus Francis Rivera, das ja auch auf dieser Karte ist, so eine Art schon Number One Contender Fight? Nee. Okay. Nee. Der nächste, der dann eine Chance bekommen wird, wird Rafael Assunção sein. Also Barrow gegen Dillashaw. Ja, ich befürchte, dass Barrow ganz gute Karten hat, das Ding zu gewinnen, weil der einfach so stark ist, dass ich mir überhaupt nicht mehr rausnehmen möchte, irgendeinen Gegner von ihm als möglichen Sieger auszuwählen, bin ich ganz ehrlich. Deswegen glaube ich, dass Helen Barrow auch TJ Dillashaw besiegen wird, obwohl ich den Dillashaw sehr, sehr mag. Also dem würde ich es irgendwie gönnen. Helen Barrow kann meiner Meinung nach nur durch irgendwie einen Lucky Punch oder ja so ein Lucky Punch Upset irgendwie überhaupt den Titel verlieren. Der ist, finde ich, so dominant in dem, was er tut. Den Kampf kannst du im Prinzip nicht besiegen. Ja, Dillashaw hat auch gesagt, der kämpft letzten Endes wie einer, also aus dem Computerspiel. Und du darfst vor dem nicht stehen bleiben. Du darfst einfach, du musst dich ständig bewegen, musst immer die Distanz schaffen, und das ist enorm schwierig, weil er ja perfekt ist in seinem Kampfstil und dich mit Kicks mürbe machen kann, dich halt dann auch wirklich mit einem Schlag K.O. schlagen kann oder zumindest annocken kann. Das hat er ja gegen Ryan Faber gezeigt. Und Dillashaw ist sich dem Ganzen schon bewusst, und es gibt ja noch diese Story, dass das das letzte Event sein wird, dass ist hier gerade die Fontanelle geplatzt, oder? Nee, er heißt, ich komme hier auf den Namen, Coach of the Year, Team Alpha Male. Ach so, Dwayne Ludwig. Ja. Dass das sein letzter Auftritt als Alpha Male Coach sein wird. Und Dillashaw und er sollen wohl das engste Verhältnis haben, so was zwischen Fighter und Trainer sich bei Alpha Male abgespielt hat. Also der muss wohl auch am meisten davon profitiert haben, dass ich habe schon wieder den Namen vergessen, das gibt's doch gar nicht. Dwayne Ludwig sein Coach war. Und das wäre natürlich nochmal ein schöner Abschluss. Und wenn ich es jetzt gerade jemandem zutrauen möchte, dann ist es auch irgendwie Dillashaw, aber dennoch kommt es mir so vor, als ob es sehr weit weg ist. Ich muss schon fast sagen, es gibt doch immer in diversen Sportarten so goldene Figuren, die einfach unantastbar sind. Lass es Henry Maske sein. Ja. Lass es Michael Schumacher sein, die irgendwie in ihrer Sportart unantastbar sind. Und ich finde, Hen Barrow ist unantastbarer in seiner Division als John Jones in seiner Division. Sag ich okay dazu, aber auch erst wegen dem Gustafsson-Kampf. Also bis dahin habe ich gedacht, dass John Jones... Also ich sehe Hen Barrow definitiv unantastbarer in seiner Division als Jose Aldo im Featherweight. Ich weiß nicht, warum. Ja, weil da würde ich gerne noch diesen Kampf sehen zwischen Aldo und Chad Mendes. Also, und auch irgendwie gegen Cub Swanson würde ich Jose Aldo mal gerne sehen. Ich meine, im ersten Moment sage ich, Aldo wird Swanson besiegen, aber ja, der wurde jetzt zuletzt immer besser von Kampf zu Kampf, Cub Swanson, und ja, ein fitter Chad Mendes, den würde ich auch nochmal gern gegen Jose Aldo sehen. Deswegen, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber es ist schwierig, finde ich, mit Hen Barrow, weil so die richtig geilen Gegner, die er bis jetzt hatte, das waren jetzt auch nicht so viele, finde ich. Also es war halt ein Uriah Faber zweimal, der so ein bisschen herausstand, und alles andere fand ich jetzt aber auch gar nicht so mega der Hammer. Also ich will, ja. Ja, also gibt's halt noch Dominic Cruz immer wieder, wenn der zurückkommt, das ist nochmal so ein Kandidat, und ja, das ist ja Sau, auch mit Abstrichen, aber auch ein Dillashaw sehe ich nicht stärker als ein Uriah Faber. Ohne großartig was über Dominic Cruz zu wissen, wer ja, so weg vom Fenster so lange war, feig schwierig. Natürlich spreche ich das jetzt auch nur aus, weil ich seine alten Fähigkeiten kenne und ja, dann denke, wenn er die wieder erreichen kann, dann... Ronaldinho ist auch nie wieder zurückgekommen nach seiner schweren Verletzung. Ja. Ähnlich vielleicht. Es ist schwierig für ihn, definitiv. Aber lass mich doch hoffen. Ich würde fast sagen, um nochmal zu UFC 173 zurückzukommen, ich finde, das ist der erste Pay-Per-View, wo man so richtig merkt, dass die UFC Star-Power Probleme hat. Wir haben die drei größten Fights, Hen Barrow vs. Dillashaw. JDS gegen Miocic ist für mich persönlich ein hammergeiler Fight, weil es sind zwei Guys aus meinem Lager, kann man ja fast schon sagen. Und dann als dritten Fight fucking Lawler gegen Jake Ellenberger, ne? Was ja jetzt auch dann letzte Woche erst bekannt gegeben wurde, weil Tarek Safadin 6 Wochen ausfällt. Das ist doch scheiße. Ich hab so Bock auf Tarek Safadin gehabt. Ja. Aber findest du nicht, dass dieser Pay-Per-View das erste Indiz dafür ist, dass die UFC massive Probleme in der Star-Power hat? Ja, sie versuchen halt jetzt dann ihre... Nicht in der Star-Power, das finde ich nicht, weil für mich halt ein Titelkampf immer schon, ist immer was Besonderes, so. Aber für mich zeigt es halt einfach, dass es... Gut, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, die haben dieses Jahr aber auch tierisch Pech mit ihren ganzen Champions. Muss man jetzt auch mal wieder ehrlich sein. Ich meine, wenn dir so viele wichtige Leute wegfallen, dann auch noch so ein... Stell dir doch mal vor... Da ein Hendo versus Hua. Noch mit drauf. Cool. Ja, kann man machen, aber auch nicht als Co-Main-Event oder so. Nee, als meinetwegen Lawler versus Ellenberger ist definitiv... Nee, das finde ich schon geil. Robbie Lawler gegen Jake Ellenberger, das finde ich... Nee, aber Lawler und Ellenberger dann auf die 4. Nee, finde ich relevanter. Aber wäre doch geil mit drauf auf der Karte, dann würdest du sagen, ja, oh ja, geil. Habe ich kein Problem mit, wenn das mit drauf wäre, aber Robbie Lawler gegen Jake Ellenberger, das wird wahrscheinlich ein geiler Kampf. Also beide haben Knockout-Power ohne Ende. Die Frage ist, Robbie Lawler nach so einem 5-Runden-Kampf, der ja relativ intensiv war, nach so kurzer Zeit wieder zurück, das ist natürlich dann auch nochmal eine Ansage. Aber der Kampf könnte großartig werden. Also auf den Kampf freue ich mich mit am meisten. Ich freue mich auch auf Barrow gegen Dillashaw, aber ich habe die Befürchtung, dass Dillashaw da nicht viel holen wird. Aber Robbie Lawler gegen Jake Ellenberger und JDS, weil ich gespannt bin, wie er zurückkommt gegen Stipe Miocic, das sind so die zwei Kämpfe, auf die ich mich am meisten freue bei 173. Also die Lawler-Geschichte, die gefällt mir schon ganz gut. Ist nicht war Ellenberger der verloren hat gegen Dings? Gegen Rory McDonald. Genau, aber davor, also den Kampf darfst du wirklich jetzt nicht heranziehen, um Jake Ellenberger zu bewerten. Das war mit eines der schlechtesten Performances, die er bis jetzt gezeigt hat. Ja, also das ist er eigentlich nicht. Der ist viel offensiver und gefährlicher. Es ist ein Typ, der dich auch mit einem Schlag K.O. schlagen kann und das auch oft genug schon gezeigt hat, dass er das kann. Also auf den Kampf solltest du dich eigentlich freuen, der sollte gut werden. Und der ist natürlich auch wichtig, weil bei 174 wurde ja heute bekannt gegeben, wird Rory McDonald auf Tyron Woodley treffen, was ja auch der Shit ist. Und naja, ist doch wirklich interessant. Also McDonald auf Woodley, also McDonald gegen Woodley, Was ist, wenn McDonald das Ding eigentlich gewinnt? Ist er dann Nummer 1 Herausforderer? Könnte man fast sagen, weil auf Lawler oder Ellenberger wird er nicht mehr treffen. Gegen die beiden hat er zuletzt gekämpft. Einen hat er besiegt, den anderen nicht. Ich meine, wenn Woodley McDonald besiegt, dann ist er Nummer 1 Herausforderer aus meiner Sicht. Dann muss er als nächstes gegen Hendricks ran. Und wenn... Ja, klar. Ja, und wenn Ellenberger gewinnt, ist mir, glaube ich, zu wenig. Wenn Ellenberger gegen Lawler gewinnt, ist der für mich noch nicht automatisch Nummer 1 Herausforderer. Und andersrum, wenn Lawler gewinnt gegen Ellenberger, würde ich auch nicht sagen, dass er gleich schon den Titelkampf bekommt. Ja, ich glaube, Lawler gegen Ellenberger ist für die beide sehr, sehr wichtig, um sich da vielleicht nochmal neu aufzustellen, so, also anzugreifen in Sachen Titel. Weil bei Lawler, denke ich mal, wird er schon 2 Kämpfe oder 3 Kämpfe bräuchte der schon, um wieder einen Titelkampf zu bekommen. Ja, ja. Bedeutet natürlich auch, wir werden nicht Nick Diaz gegen Robbie Lawler sehen. Schade. Habe ich mich doch so drauf gefreut. Ja. Übrigens, für 174 wurde auch noch bekannt gegeben, dass Ryan Bader auf Rafael Cavalcante treffen wird. Das ist einem für sich erstmal scheißegal. Wären da nicht diese, ja, Zerwürfnisse nicht, aber diese Kontroversen im Laufe der Woche, gegen wen Daniel Cormier jetzt als nächstes antreten wird. Denn zuerst hieß es, er trifft auf Cavalcante. Da haben alle gesagt, was soll denn das? Daniel Cormier soll doch der nächste Herausforderer für John Jones werden. Und dann stellt er den gegen solche Pfeifen. Die ersten Leute haben schon geschrien, dass man so ein bisschen die Prime von DC auch mal im Auge behalten soll. Und wenn er dann immer so unrelevante Kämpfe da bestreitet, dann ist vielleicht mal irgendwann die Hauptsaison eines DCs vorbei. Das ist der 33, 34? Ja, müsste auch schon so um den Dreh sein. Ich weiß es jetzt auswendig nicht. Dann hieß es, er trifft auf Dan Henderson. Da habe ich gedacht, ja, habe ich eigentlich Bock drauf. Dann hat Dana White gesagt, das ist alles Quatsch, was Errol Helwani da verkündet, weil der hat das Gerücht in Umlauf gebracht, aber das hält sich bis heute eigentlich hartnäckig. Also so wie ich das verstanden habe, trifft Daniel Cormier auf Dan Henderson bei UFC 175. Und was noch cooler ist, es soll wohl der Nummer 1 Herausfordererkampf sein. Warum nicht? Es ist natürlich sehr, sehr weitsichtig, denn Jones muss ja jetzt erstmal gegen Teixeira ran. Danach trifft der Sieger auf Gustafsson. Und der Sieger aus Gustafsson gegen den Sieger aus Teixeira gegen Jones trifft dann auf den Sieger Daniel Cormier gegen Dan Henderson. Konnte man das noch einigermaßen hier zusammensetzen? Wenn nicht, macht euch eine Skizze. Das finde ich geil, wenn man so im Voraus die Sachen gesettelt hat. Finde ich ganz gut. Ja. Hoffentlich. Light Heavyweight vielleicht noch die Division mit den meisten Stars, die noch am Start sind, oder? Ja, also ich finde die cool, gerade die Light Heavyweight Division. Die finde ich wirklich gut. Mal hab ich Bock drauf. Aber mir gefällt auch Middleweight. Also es sind einige Sachen. Welterweight, das sind doch, nee, Lightweight. Also ich kann eigentlich jeder aufzählen. Ich habe überall Spaß. Doch, ja. Punkt. Außer Bantamweight. So ein bisschen hängt Bantamweight durch, aber der Rest macht sich gut. Wenn wir übrigens schon bei John Jones sind, der hat erzählt, dass er sich testen lässt. Dopingtests lässt er für den Kampf gegen Glover Teixeira über sich ergehen. Und zwar wollte die Maryland State Athletic Commission, dass ein unabhängiges Labor da mal ein bisschen guckt, ob der John Jones auch konform den Regeln verhält. Und Urin und Blut wurde dem guten John entnommen. Und John Jones sagt, finde ich super, finde ich gut. Man sollte da viel mehr darauf achten, dass man getestet wird. Die UFC zahlt für das Ganze, hat aber nicht Bescheid gesagt, wann diese Tests stattfinden. Sprich, die wurden überrascht, die Kämpfer. Jones und Teixeira. Und John Jones findet es, wie gesagt, sehr, sehr gut, dass er mal getestet wird. Und er ist jetzt ja auch nicht so im Gerede, weil sein Körperbau nicht ganz so muskulös ist und so. Aber ja, die UFC versucht da vielleicht auch so ein bisschen, nicht unbedingt ein Zeichen zu setzen, aber nach diesem Verbannen von TRT jetzt schon nochmal sozusagen nach außen hin zu suggerieren, wir wollen das auch überprüfen, ob sich die Leute dran halten. Und das ist nicht einfach nur ein Spruch, das ist jetzt verboten und geht uns jetzt nichts mehr an, sondern wir gucken, dass die beschlossenen Verbote auch eingehalten werden. Ja, finde ich gut. Ja. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, ja, wenn wir schon bei John Jones waren. Was haben wir sonst noch an Fight Announcements für dich vielleicht, was, Chris? Diego Sanchez. ist wieder mit dabei. Und zwar beste Mensch der Welt höchstwahrscheinlich. In Albuquerque, in seiner Heimat. Da, wo er sein Leben lang trainiert hat. Wo er aufgewachsen ist. Am 7.6. die 43. Fight Night. Das erste Event, also die Post-Berlin Era ist es dann. Trifft Diego Sanchez auf Ross Pearson. Ja. Und es gibt einen Tweet von Diego Sanchez, der so ein bisschen nahelegt, dass er vielleicht dann auch zum letzten Mal antreten wird. Und zwar schrieb er, to fight in front of my entire family one last time would be fantastic. Ja. Es ist even consider a welterweight fight in Albuquerque. So, und dann daraufhin wurde dann bekannt gegeben, dass er auf Ross Pearson treffen wird. Ross Pearson, dir dürfte noch bekannt sein aus diesem Kampf gegen den gerade entlassenen Melvin Gillard, als es diesen Headkick da gab mit dem Fuß von Gillard. Und Ross Pearson ist schon ein anständiger Gegner, der auch Gas gibt. Könnte ein interessanter Kampf werden. Wäre ein schöner Abgang, würde Diego Sanchez gewinnen. Ja, ist natürlich die Frage, ob er jetzt so denkt, ja, ich will natürlich nicht aufhören, aber die Chance, dass ich in Albuquerque kämpfe, nochmal, wird wahrscheinlich relativ gering sein. Hey. Ja. Aber ja, an und für sich hat der Kampf erstmal jetzt keine großen Auswirkungen auf die Division. Also es ist einfach vielleicht nochmal zu unterstreichen, dass Diego Sanchez einer der besten oder ja, spektakulärsten Kämpfer der UFC in den letzten Jahren war. Übrigens habe ich mir am Sonntagnacht die erste Folge von Ultimate Fighter angeguckt, wo mir ja der Chris Lieben wieder so ans Herz gewachsen ist. Ist ja so ein verrückter Typ gewesen, dass er erstmal ins Bett von einem seiner Kontrahenten gepisst hat. Fand ich schön. Schon gut. Also das kann man sich auf jeden Fall auf YouTube nochmal angucken, die erste Ultimate Fighter Staffel. Das ist wirklich hochinteressant. Ja, also das vor allen Dingen die Leute zu sehen, die jetzt so alt und durchgeboxt aussehen, da noch ganz jung. Also das ist zu empfehlen, definitiv. Was haben wir sonst noch, was Interessantes? Ja, die Pettis-Gilbert-Melendez-Sache wurde jetzt für UFC 182 bestätigt. Das ist die letzte Show im Jahr 2014. Das ist wenig überraschend, damit konnte man rechnen. Damian Maia trifft auf Mike Pierce. Da wird sich deine Euphorie in Grenzen halten. Sergio Pettis wird wieder in den Oktagon steigen und zwar ebenfalls in Albuquerque und trifft auf Yatsun Mesa, der zuletzt, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber das war keine gute Performance, habe ich in Erinnerung. Ich gehe mal nachgucken, dass ich keinen Quatsch erzähle, aber dass Sergio Pettis mal wieder zu sehen ist, das finde ich eigentlich ganz gut. Kommt aus einer Niederlage, ne? Ja, ja. Hat zuletzt verloren. Gegen Tingeltangel-Bob. Gegen Shiko Kamush hat Yatsun Mesa damals verloren. Und ja, bin mal gespannt, wie der sich so gegen Sergio Pettis schlägt. Für Pettis mit Sicherheit ein wichtiger Kampf. Nach der ersten Niederlage überhaupt in seiner Karriere ist das, glaube ich, wichtig. Ja, das ist wichtig. Und Uriah Hall, der ja dieses Schicksal schon erlebt hat, zwei Kämpfe hintereinander verlieren zu müssen und dadurch so wirklich an Hype einzubüßen, der trifft auf Thiago Santos bei UFC 175. Wird langsam dünn die Luft für ihn. Nee, jetzt nicht. Er hat ja jetzt gegen Chris Lieben gewonnen. Und der hat ja gewonnen. Genau, das war dieser. Aber das war doch auch nicht so brillant. Nee, das war auch so ein bisschen, ja. Ein Krampf war es. Ja, das war eine schlechte Performance, vor allem von Chris Lieben. Also ich glaube, dass ich wirklich Uriah Hall da sehr, sehr viel vorgenommen hat und wenig umsetzen konnte, weil Chris Lieben geistig wirkte, der einfach schon im Ruhestand. Kurz danach hat er ja auch bekannt gegeben, dass er aufhört. Ja. Ja. Und das ist so krass, wenn du Chris Lieben bei diesem Interview bei MMA Hour hörst, wie er sein Retirement bekannt gibt und siehst dann die erste Ultimate Fighter Staffel, wie er da drauf ist. Das ist so, also eigentlich ist das für jeden, der zu dir sagt, er möchte Profi-Fighter werden, egal ob jetzt MMA oder Boxen, dem muss man eigentlich dieses Video zeigen und dann das Sound-Dokument, wo er sein Karriereende bekannt gibt und fragen, willst du so enden? Ja. Übrigens, die Gedanken macht sich wahrscheinlich auch Anderson Silva. Das ist eine 5-Sterne-Bewertung gewesen eigentlich jetzt hier als Überleitung, oder? Mhm. Denn Anderson Silva, Chris, der ist ja mittlerweile, bringt er mich zum Lachen immer mal wieder. Ja, wieso? Ja. Denn er hat jetzt gesagt, ja, also er möchte ja Schauspieler werden, das habe ich schon mal erzählt, weißt du noch? Ja. Das ist aber nicht alles, was er machen möchte. Es gibt nämlich eine Tradition in seiner Familie, die er fortführen will. Er möchte jetzt LAPD-Officer werden. Ja, so habe ich auch zuerst reagiert. Aber, weißt du, der Hammer ist, der bringt seine Kinder morgens zur Schule und geht danach zur LAPD Police School. Echt? Ja, er will wirklich Officer werden. Officer Silver. Officer Silver, stell dir mal vor. Er wird Officer Silver. Stell dir mal vor, du begehst einen Ladendiebstahl und rennst weg und dann Anderson Silver. Und stehst One-on-One versus Anderson Silver mit einem geklauten Snickers in der Hand. One-on-One with the Great One. Ja, das ist wirklich der Fall. Das ist wirklich, das kann ich mir richtig vorstellen, wie die Leute sich da original in die Hosen kacken. Und ja. Dabei denke ich jetzt nicht an Joel Romero. Joel! Er ist jetzt Joel, genau. Ja, aber fand ich wieder, also so eine tolle News. Anderson Silver will Police Officer werden. Das ist wirklich grandios. Also aber auch da muss ich sagen, ich traue es ihm zu. Ja, wenn ich es einem zutraue, dann ihm. Außer, ja. Dass er vielleicht mit der ein oder anderen Sprachbarriere da aufwarten muss. Ich weiß nicht genau, wie gut man Englisch können muss, aber er kann es wahrscheinlich besser als wir. Aber ob das reicht, um Officer zu werden, weiß ich nicht. Aber zum Not hat er dem, der das Maul, genau. Beurteilt, einfach auf die Fresse. Ja, also Anderson Silva. Er hat einen Platz in meinem Herzen, definitiv sicher. Ja. Auch wenn er 2015 nicht zurückkommen kann. 14. Mal abwarten, ob das noch klappt. Nee, 14 hat er schon gesagt, schafft er nicht. Ja, 15 wird er zurückkommen. Er will 2015 zurückkommen, aber mal abwarten, mal abwarten. Was haben wir sonst noch? Ach, wenn wir schon bei Anderson Silva sind, dann kommen wir eigentlich automatisch schon immer auf GSP, oder? Absolut. Ja, der hat sich das Kreuzband gerissen mal wieder. Linkes Knie ist diesmal dran. Das rechte war übrigens auch schon dran. Ja. Ende 2011, Kreuzbandriss im rechten Knie und jetzt im linken Knie, was natürlich schon heftig ist. Also 2 Kreuzbandrisse in beiden Knien, das ist, ich weiß nicht, ist das eigentlich ein Karriereende? Also auch wenn er gerade nicht aktiv ist, aber da kannst du dich doch nicht mehr von erholen. Warum denn nicht? Also, ich weiß nicht. Also mich hat das so ein bisschen geschockt, will ich fast schon sagen. Ja. Wieso ist das ein Karriereende? Also, ich weiß nicht, aber ein Kreuzbandriss in beiden Knien, da denke ich für mich irgendwie, da geht nicht mehr viel. Also ich weiß schon, dass du mit einem Kreuzband deine Karriere manchmal nicht mehr wieder in Gang bringst. Ja, dann gibt's ja auch noch das Vordere und das Hintere. Wenn das Vordere reißt, in der Regel ist nicht so schlimm. Ja, hat noch nicht geantwortet auf den Tweet, den ich da für weitere Nachforschungen an ihn geschickt habe. Ja gut, das finde ich auch noch raus. Ja, okay. Spätestens am 31., wenn ich ihn dann im Octagon-Interview. Und dann auch so die Hand auf seine Schulter legst, wie Joe Rogan. Und immer so nix die ganze Zeit, wie so ein Geisteskranker. Patrick Storr kündigt den Kampf an und ich für danach das Post-Fight-Interview. Ich glaube, dann wirft sich wirklich einer einen Lederbusen vor die Autobahnausfahrt. Also dann ist es soweit. Nicht nur Lederbusen. Nicht nur da, das stimmt. Ja, aber er wird jetzt, glaube ich, operiert demnächst und mal gucken. Also es ist natürlich definitiv klar, dass er in dem 2014 wird er nicht mehr zurückkommen. Das ist jetzt definitiv klar. Auch da, ja, würde ja passen. 2015 will der Anderson zurückkommen und GSP dann auch. Ich weiß nicht, irgendwie, ich hoffe immer noch auf diesen Kampf, aber wahrscheinlich vergebens. Verletzte, Chris, da gab's doch mal was, kannst du dich erinnern? Juliana Pena? Ja, komplette Bein ab, ne? Ja, genau. Die hat im Endeffekt komplettes Bein ausgeplackt. Und ein riesen Theater veranstaltet, was da alles Schlimmes passiert ist. Und Dana White ist total in die Decke gegangen. Und sie hat sich ja nie wieder dazu eigentlich geäußert und mal Licht ins Dunkel gebracht. Jetzt hat sie mal einen Podcast besucht und so ein bisschen darüber gesprochen. Und da hat sie es schon ein bisschen abgeschwächter erzählt, die Geschichte. Das war, wo irgendwie ist sie da zum Training gekommen und hatte so ein Ultimate Fighter Accessoire. Und der Typ, mit dem sie da grappeln sollte oder trainieren sollte, hat sie damit so ein bisschen aufgezogen zuerst. Danach haben sie sich wohl die Hände gereicht und haben gesagt, so jetzt geht's rund, jetzt werden wir hier mal ein Match austragen. Und sie meinte dann im Interview, dass der Typ dann schon sehr verbissen an die Sache rangegangen ist. Also schon ein bisschen überhart fast schon. Ja. Und sie hart rangenommen hat, aber sie auch zurückgefightet hat und sie meinte halt so, ja, es war ein ziemlich harter Kampf und der hat halt ziemlich übertrieben und dadurch ist die Verletzung dann entstanden. Aber das klingt natürlich schon wieder anders als, der ist auf mich losgegangen. Also so ein bisschen kriegt... Ja, da steht doch jetzt Aussage gegen Aussage gegen Aussage. Ja, vor allen Dingen sind zwei Aussagen von ihr. Das, ja. Das ist das Komische daran. Also, finde ich ein bisschen scheiße. Also, wenn es jetzt wirklich, wie es sich anhört, ein ganz normaler Trainingsunfall war und sie macht da vorher so einen riesen Gewamse drum, dann finde ich das wirklich scheiße. Muss man so sagen. Also, doofe Sau. Aber ficken würde ich sie trotzdem. Shayna Baszler, die hat sich auch noch verletzt, sollte eigentlich gegen Sarah Kaufman endlich ihr UFC-Debüt feiern. Da habe ich mich drauf gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist ja ausgefallen für die Ultimate Fighter-Finalgeschichte im Dezember, wo sie eigentlich auch auf der Card sein sollte. Hat sich damals den Fuß gebrochen und jetzt ist sie wieder ausgefallen, zwei Wochen bevor der Kampf stattfinden sollte gegen Sarah Kaufman. Und wir werden immer noch keine Shayna Baszler sehen. Ja, das ist die gute Freundin von Ronda Rousey. Also auch Ronda wird traurig sein. Vier Horsewoman-Men. Aber die wird zu fit für WrestleMania 31. Die ist schon ganz heiß auf WrestleMania 30. Hat sie im Interview erzählt. Die ist richtig heiß. Die ist richtig im Fieber. Ja. Interessant. Das ist wirklich interessant. Ja. Ich habe heute versucht, Recherchen zu betreiben. Du, ich habe heute... Bin gescheitert. Das kann man ja ganz kurz hier im Podcast erzählen. Wir werden am Samstag eine Art Wiederauferstehung feiern. Und zwar wird Non-PG eine der ganz wenigen Live-Performances 2014 abhalten. Und zwar gibt's von uns eine Countdown-Show. WrestleMania 30 Countdown-Show, Non-PG, auf diesem Kanal hier, mmaradio.de/live, Samstag ab 20 Uhr. Und da werden Pocho, Chris und ich einfach mal versuchen, die Card so durchzugehen. Wir haben kein Wrestling geguckt seit mehreren Monaten und es wird natürlich schwierig sein, die ein oder andere Story da aufzudröseln. Deswegen sind wir so ein bisschen auf eure Mithilfe angewiesen, denn ihr solltet dann mit uns darüber reden. Sprich, ihr könnt uns dann anrufen live in der Sendung und uns mal so ein bisschen berichten, warum, was, wie ist. Aber ich denke mal, dass wir drei dennoch einiges zu besprechen haben, was die WWE angeht, was uns gefällt oder vielleicht auch nicht gefällt. Das wird, denke ich mal, auch das ein oder andere sein. Ich werde definitiv ein WWE in 5 Marathon machen noch vor dem Event. Ich will mir morgen Raw angucken. Komplette letzte Ausgabe. Habe ich mir vorgenommen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Und wenn nicht, ist es mir dann auch egal, weil, wie gesagt, es gibt genügend Gesprächsstoff. Das wird es geben. Und unter Umständen gibt's dann sogar nächste Woche noch ein Recap. Aber das war's dann auch wirklich schon mit Non-PG wieder. Aber wir haben uns gedacht, das wollen wir machen. Es ist WrestleMania, es ist die 30. Deswegen, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mit live dabei seid und auch anruft. Hast du eigentlich schon ein Audiobuch gemacht? Meinen? Zu den Filmpodcasts? Nee. Okay. Habe ich noch nicht gemacht. Okay. Wieso? Fand die Unterhaltung mit dir darüber äußerst interessant. Ja, es wird noch ein Audiobuch von mir geben zum Thema, welchen Filmpodcast man sich angucken kann. Aber ich muss jetzt noch 3 Podcasts mir reinpfeffern, um wirklich mal so alles Relevante, würde ich behaupten, gehört zu haben. Ja. Wird dann in den nächsten 1-2 Wochen irgendwann sein. Zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz was zum Thema Jail Sonnen und Wanderlei Silva. Wie? Ich gucke ja die Ultimate Fighter Staffel aus Brasilien so ein bisschen, ist ganz unterhaltsam, aber jetzt auch nicht der Obershit. Es kommt mir viel konstruiert vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht. Das wirkt oft nicht wie echter Beef, sondern ganz oft wie gestellte Scheiße. Und ich glaube, diese Vermutung gibt's ja schon lange, aber ich glaube so langsam der Fehde kein Wort mehr. Der ganzen Fehde glaube ich kein Wort mehr, Chris. Okay. So. Aber Jay Sonnen hat jetzt nochmal Öl ins Feuer gegossen. Die beiden hassen sich ja so unglaublich und hat gemeint, er würde sich nicht wundern, wenn Wanderlei Silva diesen Kampf noch absagt aufgrund einer Verletzung und Pipapo. Mhm. Und so langsam geht's mir irgendwie wirklich auf den Sack. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir kommt's wirklich so vor, als ob das ein bisschen, das ganze Ding jetzt so ein bisschen überdreht. Also, weißt du, es gibt ja so den Punkt, wo man denken kann, ist das jetzt echt oder sprechen die sich hintenrum ab und so. Aber mit dem Hintergrund, dass das eine Reality-TV-Show ist in Brasilien, die ja eh einen etwas gesenkten Standard haben für sowas, würde ich mal behaupten, kommt mir das wirklich so vor, als ob das konstruiert ist. Das wollte ich an der Stelle noch loswerden. Naja gut, sonst habe ich aber nicht viel mehr zu verkünden. Wie gesagt, Events sind außer WrestleMania jetzt nicht geplant von der UFC für dieses Wochenende. Erst wieder nächste Woche Freitag. Da geht's dann nach Abu Dhabi. Und ja, wir werden definitiv in der Zwischenzeit einmal über Wrestling reden, vielleicht sogar zweimal. Am Dienstag wieder senden, oder? Bist du da verfügbar, oder? Dienstag bin ich verfügbar, ja. Also, dann wird es am Dienstag wieder eine MMA-Radio-Ausgabe geben. Da werden wir dann so ein bisschen über Abu Dhabi versuchen zu reden und natürlich wieder die aktuellen News für euch aufbereiten und darüber ein bisschen quatschen. Und vielleicht gibt's Neuigkeiten bezüglich der UFC in Deutschland über Carly Baker. Das steht aus. Das versuchen wir irgendwie an Land zu ziehen. Das ist unser großes Ziel, Chris, für 2014. Nachdem wir 2013 ja das große Ziel hatten, die UFC nach Deutschland zu bringen, ist jetzt das große Ziel, Carly Baker zu MMA Radio zu bringen. Ja, sky is the limit. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und Antje aus Tirol ist hier Managerin. Das ist das, was noch viele gar nicht wussten. Antonia heißt die doch. Antonia. Nicht Antje. Die kommt doch aus Holland, die Antje. Ach ja, ja, das schön. Weiß man doch. Gut, dann noch einen schönen Abend, liebe Hörerschaft. Tschüssikowski, ohne Owski. Tschüss. Radio.